Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks bringen wir heute ein neues Hörspiel von Chris Brumm. Es trägt den Titel Chaos Mensch. Hallo, Herr Professor, da sind Sie ja endlich. Guten Abend, Herr Breiner. Wir haben Sie schon vermisst. Christine meinte, Sie würden vielleicht gar nicht kommen, weil Sie ein Partymuffel sind. Da kennt mich Ihre Tochter aber schlecht. Ich wollte Ihre Silvesterparty auf keinen Fall versäumen. Viel gibt es ja nicht mehr zu feiern in der heutigen Zeit. Ah, recht so, Professor. Genießen wir das Leben, solange es überhaupt noch was zu genießen gibt. Was möchten Sie denn trinken? Bier, Wein, Champagner oder einen Scotch? Wenn Sie Hunger haben, bitte bedienen Sie sich hier am kalten Buffet. Matsches Hering. Donnerwetter, wo haben Sie die denn her? Ja. Ich dachte, Heringe wären längst ausgestorben. Gezüchtet in Kanada. Die haben mich eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich um ein Haar nicht in den Genuss dieser Köstlichkeiten gekommen wäre. Warum denn? Was ist geschehen? Ihre Wachen wollten mich nicht reinlassen. Also wirklich, Ihr Haus ist abgesichert wie eine Festung. Wie haben Sie denn keine schriftliche Einladung erhalten? Doch, ich habe nur leider vergessen, Sie mitzubringen. typisch der zerstreute Herr Professor. Das kommt von Ihrer Chaosforschung, Professor. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht selber zum Chaoten werden. Also Papa, bitte, ja? Grüß dich, Patrick. Schön, dass du gekommen bist. Hallo, Christine. Was siehst du aus? Danke. Hier stecken Sie, Herr Breiner. Hallo. Hab Sie schon überall gesucht. Kommen Sie, ich möchte mit Ihnen tanzen. Tanzen? Das Helium ist gut für die Gesundheit. Oh, tanzen auf Rezept, liebe Frau Doktor. Es ist wirklich rührend, wie sehr Sie um mein Wohl gesorgt sind. Ja, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Wir sehen uns noch, Professor. Ja. Was macht denn die Raskow hier? Sie ist sowas wie unsere Hausärztin. Die Frau hat meinen Vater voll im Griff. Vielleicht ist es mehr als ärztliches Interesse. Ich weiß nicht. Ich werde nicht schlau daraus. Naja, dein Vater wird schon wissen, was er tut. Ich habe gehört, dass du dein Examen im zweiten Anlauf doch noch geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und, was gedenkst du jetzt zu tun? Ich übernehme eine führende Position im Medienkonzern meines Vaters. Oh, steile Karriere. Spar dir deinen Spott. Übrigens, da ist Olaf Krenz, mein Verlobter. Was? Du bist verlobt seit wann denn? Seit heute Abend. Darf ich euch bekannt machen, Patrick? Das ist Herr Krenz, die rechte Hand meines Vaters. Olaf, Professor von Holm. Guten Abend. Freut mich. Sie sind also der berühmte Chaosforscher. Stimmt es wirklich, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Australien einen Sandsturm in Arizona auslösen kann? Sie sprechen da den sogenannten Schmetterlingseffekt an. Damit soll die sensible Abhängigkeit von originalen Ursachen zum Ausdruck gebracht werden. Aha. Oder anders ausgedrückt, eine geringfügige Ursache kann eine komplexe Wirkung erzielen. Ich verstehe. Könnte es also passieren, dass in New York der UNO-Tower einstürzt und ich in Berlin einen Furz lasse? Bitte, Olaf, sei nicht so vulgär. Überschätzen Sie sich da nicht, junger Mann? Wie kommen Sie mit Ihren Versuchen voran? Gibt es schon neue Erkenntnisse? Ach, Herr Breiner, ist doch jetzt nicht der Augenblick, um über Arbeit zu reden. Oh, doch. Sie wissen, wie wichtig das für mich ist, Frau Doktor. Für mich auch, Herr Breiner, glauben Sie mir. Aber jetzt wollen wir es ein bisschen amüsieren. So sagen Sie nicht immer so förmlich. Das Frau Doktor können Sie ruhig weglassen. Ja, gerne. Ich wollte Sie nämlich schon immer fragen. Ja? Ob wir uns nicht duzen. Einverstanden. Das müssen wir mit einem Gläschen Shampoos begießen. Ja. Das wäre nicht das erste Mal. Du hast mich diesem Van Holm als deinen Verlobten vorgestellt. Was stört dich daran? Davon weiß ich ja gar nichts. Ich meine, dass wir verlobt sind. Na, dann weißt du es jetzt. Oh mein Gott. Den lass aus dem Spiel, der hat nichts damit zu tun. Es Sie habe ich hier am wenigsten erwartet, Herr Kollege. Keine Sorge, ich mache Ihnen keine Konkurrenz, Frau Roskopf. Das dürfte Ihnen auch schwerfallen, Herr van Hoel. Mich beunruhigt eher der Umstand, dass Sie überall, wo Sie auftauchen, Chaos verursachen. Das Chaos ist immer und überall, Herr Kollege. Sie sollten mal meine Vorlesungen besuchen, dann wüssten Sie darüber besser Bescheid. Meine lieben Gäste, wir ernähren uns der Stunde Null. Und ich meine, da könnten ein paar Minuten der Besinnung nicht schaden. Olaf, halte doch mal den Fernseher ein. Ja. Eurotele, was sonst? Ganz klar. Nein, muss das sein. Die Glocken von Notre Dame aus Paris läuten das Jahr 2053 ein. Im Anschluss daran wird Euro-Präsident Mike Gordon eine Neujahrsansprache halten. Mike Gordon! Sie können die Aufzeichnung auch als Videoclip erhalten. Schreiben Sie an Eurotele, Rüdemann Bad 21, Brüssel. Meine Idee, Mike Gordon exklusiv in Eurotele. Das hebt unser Image. Lässt der Euro-Präsident sich jetzt auch schon kaufen? Was ist das? Was ist das? Thomas, ein Wink des Schicksals. Das neue Jahr fängt ja gut an. Ruhe, meine Freunde. Ruhe, kein Grund zur Aufregung. Wahrscheinlich haben wir mal wieder eine kleine Energiekrise. Das ist halb so schlimm. Das Personal wird gleich unser Notaggregat in Betrieb nehmen. Ich schlage vor, dass wir so lange auf die Terrasse gehen und draußen das Feuerwerk betrachten. Oh ja. Kommen Sie mal her. Christine, was ist? Mir wird schlecht. Es dreht sich alles. Halt mich. Dr. Raskopf, helfen Sie bitte! Schnell! 1. Januar 2053, die 12 Uhr Nachrichten. Wir begrüßen in diesem Augenblick den 205.000. Neugeborenen in diesem Jahr. Statistiker schätzen die Gesamtbevölkerung der Erde inzwischen auf rund 10 Milliarden. Und pro Tag kommen mehr als 400.000 hinzu. Damit hat sich die Menschheit innerhalb einer Generation mehr als verdoppelt. Ja. Es ist eng geworden auf unserem Planeten. Bist du nervös? Die Neujahrsfeiern wurden überschattet von Ausschreitungen und Gewalttaten in allen europäischen Ballungszentren. Die Polizei war überfordert und konnte Plünderungen nicht verhindern. Oh, empörte Geschäftsleute griffen zur Selbsthilfe und übten Lynchjustiz. Nach ersten Schätzungen kamen bei den Unruhen im EG-Bereich allein in der letzten Nacht Hunderte von Menschen ums Leben. Erschreckend ist auch die Zunahme der Gewalttaten, die von Kinderbanden verübt werden. Ich kann es nicht mehr hören. Pädagogen und Soziologen führen dies auf die Perspektivlosigkeit der jungen Generation zurück und beklagen eine zunehmende Verrohung. Christine, was ist denn los mit dir? Ich bin schwanger. Ach daher, der Schwächeanfall letzte Nacht. Und seit wann? Im dritten Monat. Haben wir jetzt aber Zeit. Wozu? Ja, es wegmachen zu lassen. Männer. Wie? Was soll das heißen? Ich will es behalten. Ja, Christine. Du wirst Opa. Freust du dich denn gar nicht? Darf man wissen, wer der Vater ist? Olaf. Der Krenz? Ich wusste gar nicht, dass er dir was bedeutet. Nein, ich auch nicht. Das hört sich aber nicht gerade nach großer Liebe an. Und was findest du an ihm? Er ist berechenbar. Er frisst mir aus der Hand. Lässt sich nicht leugnen, dass du meine Tochter bist. Weiß er schon von seinem Glück? Er wird es noch früh genug erfahren. Hast du dir das alles genau überlegt? Ich meine, das mit dem Kind. Habe ich etwa kein Recht darauf, Mutter zu sein? Sollte nur noch der Pöbel Kinder zur Welt bringen? Wir sind reich und wir haben Einfluss. Christine. Wir können dem Kind eine Zukunft bieten. Christine, die menschliche Zukunft ist ungewisser denn je. Dann tu doch was. Alle lamentieren nur rum, aber keiner ergreift die Initiative. Frau Raskopf, was ist Provita? Woher wissen Sie... Geschätzte Frau Kollegin, Ihnen dürfte bekannt sein, dass sich an unserer Uni auf die Dauer nichts geheim halten lässt. Gerüchte. Dummes Gerede. Kommen Sie. Provita ist ein Projekt, an dem Sie arbeiten. Also, worum geht es? Ich bin nicht befugt, Ihnen darüber Auskunft zu geben. Sie sind sogar verpflichtet, Forschungsvorhaben anzumelden, wenn dazu Einrichtungen der Universität benutzt werden. Die Sache ist absolut geheim. Es steckt ein prominenter Auftraggeber dahinter. Frau Raskopf. An dieser Anstalt kann nicht jeder sein privates Süppchen kochen. Der Staat hat kein Geld mehr für Bildung. Wir sind auf Sponsoren angewiesen. Sie sollten froh sein, dass ich jemanden gefunden habe, der meine Arbeit unterstützt. Die Freiheit der Forschung und die Ethik der Wissenschaft stehen auf dem Spiel. Was nützen uns anonyme Geldgeber und dubiose Projekte, die nicht zu kontrollieren sind? Herr van Holm, ich habe an der medizinischen Fakultät einen Ruf zu verlieren. Meine Arbeit ist absolut seriös und keineswegs dubios, wie Sie mir unterstellen möchten. Ich wünschte, das Gleiche ließe sich auch von Ihrer Chaosforschung sagen. Sie verschwenden Unsummen für aberwitzige Versuche. Das ist, also wenn Sie mich fragen, ich halte das für einen Skandal. Ein Skandal ist, dass Sie sich ein Urteil anmaßen über Dinge, von denen Sie keine Ahnung haben. Dabei steht es Ihnen frei, sich jederzeit über meine Arbeit zu informieren. Im Gegensatz zu Ihnen mache ich daraus nämlich kein Geheimnis. Es genügt mir zu wissen, dass die Chaosforschung graue Theorie ist. Gedankenspiele, weiter nichts. Sie hat keinen praktischen Bezug zu den Problemen, mit denen sich die Menschheit in der heutigen Zeit konfrontiert sieht. Sie ist so nutzlos wie irgendwas. Meinen Sie? Ich gehe mal davon aus, dass Ihre geheimnisumwitterte Aktion Pro Vita voll und ganz im Dienste der Menschheit steht. Allerdings. Vielleicht darf ich Sie daran erinnern, dass wir Mediziner uns noch immer dem Eid des Hippokrates verpflichtet fühlen. Leben erhalten, ich weiß. Liebe Kollegin, sollten Ihnen angesichts des Desasters, in dem sich die Menschheit dank oder trotz der Medizin befindet, jemals Zweifel an der Richtigkeit menschlichen Tuns kommen, dann werden Sie vielleicht begreifen, warum ich Chaosforschung betreibe. Na dann zum Wohl. Prost, Herr Breiner. Michael, du kannst Michael zu mir sagen. Als mein zukünftiger Schwiegersohn gehörst du ja gewissermaßen zur Familie. Ja. Wann soll denn die Hochzeit sein? Christine und ich sind uns darüber noch nicht ganz einig. Wenn es nach mir ginge, so bald wie möglich. Das kann ich mir denken. Auf jeden Fall soll mein Kind legitim zur Welt kommen. Muss es denn überhaupt zur Welt kommen? Herr Breiner. Michael. Michael. Ja. Warum kommt für dich eine Abtreibung nicht in Frage? Das Kind hat ein Recht auf Leben. Und du ein Recht auf Vaterschaft, ist es so? Oder machst du dir jetzt schon Gedanken, wer einmal deine Rente bezahlen soll? Nein, es sind rein religiöse Gründe. Du weißt, was euer Kind erwartet. Für die meisten Menschen ist aus dem vermeintlichen Recht auf Leben eine armselige, makabre Pflicht geworden. Es liegt an uns, die Lebensbedingungen zu ändern. Es ist noch nicht zu spät. Wie soll denn das aussehen? Na, durch Aufklärung. Wir haben es in der Hand. Wir, die Medienmacher. Das Problem ist doch wohl, dass inzwischen jeder zweite Mensch zu viel auf der Welt ist. Was soll denn mit denen geschehen? Willst du die liquidieren? Na, natürlich nicht. Wenn man vor 50 Jahren kein Mittel gegen AIDS gefunden hätte, dann sähe es heute vielleicht anders aus. Ach, AIDS. Die Geißel Gottes, was? Dann müsste der Impfstoff gegen AIDS ein Werk des Satans gewesen sein. Das ist doch Quatsch. Solche Spekulationen helfen uns nicht weiter. Tatsache ist, dass bisher alles versagt hat, aber auch alles. Politik, Religionen, sonstige Weltanschauungen. Die Religionen haben nicht versagt. Die Menschen. Hallo, ihr beiden. Störe ich? Hallo. Hallo. Michael, ich wollte mit dir ein paar Details für das neue Lifestyle-Magazin in Eurotele besprechen. Später, Christine. Wir diskutieren gerade über Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Ja, diskutiert nur. Was anderes könnt ihr ja wohl nicht. Die ganze Welt geht zum Teufel und die Herren der Schöpfung diskutieren. Na, mach du einen besseren Vorschlag. Du finanzierst die halbe Universität. Sollen sich die Wissenschaftler doch mal die Köpfe zerbrechen, was man gegen die Überbevölkerung unternehmen kann. Van Holm zum Beispiel mit seiner Chaosforschung. Oder die Raskoff. Jeder für sich ein Fachidiot, aber gemeinsam könnten die vielleicht ein brauchbares Konzept entwickeln. Christine, so einfach ist man das. Man müsste sie nur zwingen, sich an einen Tisch zu setzen. Und du hast die Macht dazu. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Bevölkerungswachstum auf Null zu bringen. Entweder die Geburtenrate sinkt oder die Todesrate steigt. Katja, wie lässt sich die Geburtenrate senken? Keine Chance. Er hat die Medizin ja die ganzen Jahre geschlafen. Im Gegenteil. Es gibt mehrere Methoden, Männer und Frauen unfruchtbar zu machen. Sterilisation, medikamentöse Indikation und genetische Manipulation. Die ersten beiden sind Individualmethoden und für die Massenprophylaxe nicht geeignet. Einzig die genetische Manipulation wäre erfolgversprechend. Hm. Aber gerade die wird von den Entwicklungsländern mit der größten Bevölkerungsexplosion entschieden abgelehnt. Dann kann man da nichts dagegen tun. Kaum. Die UNESCO hat Programme zur Geburtenkontrolle erarbeitet, aber sie kommen nicht zur Anwendung, weil die Politiker dahinter eine Intrige der Industrienationen vermuten, um ganze Nationen zu eliminieren. Ein schleichender Holocaust also. Und? Ist was dran? Ach, natürlich nicht. Das ist vollkommen absurd. Wir geben gewaltige Summen aus, um seltene Arten zu schützen. Wir würden doch nie auf die Idee kommen, ganze Völker auszurotten. Naja, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Ach, was soll's. Selbst wenn die Programme der UNESCO jetzt noch zur Anwendung kämen und allmählich greifen würden, es ist zu spät, es ist einfach zu spät. Tja, da bliebe dann nur die zweite Möglichkeit. Die Todesrate muss steigen. Aber darüber brauchen wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen, denn die wird zwangsläufig steigen durch Hunger, Seuchen, Verteilungskämpfe. Ja, das wäre dann aber das unkontrollierbare Chaos und gerade das wollen wir vermeiden. Herr van Holm, ja? Jetzt sind Sie als Wissenschaftler gefragt. Lässt sich Chaos steuern? Chaos ist ein dynamischer Prozess, der nicht linear verläuft. Chaos ist das Unberechenbare. Die Entwicklung eines Chaos lässt sich daher nicht voraussagen und schon gar nicht steuern. Aber verändern. Das Chaos verändert sich ständig aus sich selber. Und was ist mit äußeren Einflüssen? Es gibt kein Innen und Außen. Die Welt ist voll von scheinbar Unwesentlichem, aber alles ist miteinander vernetzt. So paradox es klingen mag. Das Chaos ist gesetzloses Verhalten, das vollständig von Gesetzen gesteuert wird. Die Gesetze des Chaos betreffen alle Systeme. Sie sind universell. Und die Menschheit ist nur ein winziger Teil in der Geometrie der Evolution. Na schön. Also soweit die Theorie. Jetzt wollen wir mal zur praktischen Anwendung kommen. Es geht um Mutter Erde und den Bestand der Menschheit. Das interessiert die Evolution herzlich wenig. Aber uns. Jetzt lassen wir die Evolution mal außer Acht, Herr van Holm, und kommen wir zurück zu unserem hausgemachten Chaos auf der Erde. Sie haben gesagt, dass sich Chaos zwar nicht steuern lässt, dass es sich aber ständig verändert. So, meine Frage. Wodurch verändert sich Chaos? Ja, es entstehen ständig neue Impulse, die auf das Chaos einwirken. Und wie sehen die aus, auf die Menschheit bezogen? Dafür gibt es genug Beispiele in der Vergangenheit. Sie brauchen nur eine Idee in die Welt zu setzen und abzuwarten, was daraus wird. Man müsste also eine Idee entwickeln. Ja, das müsste aber dann schon eine zündende Idee sein. Dann nennen Sie mir eine Idee, wie sich die Menschheit auf ein verträgliches Maß reduzieren ließe. Eine Idee, die die Menschheit zur Vernunft bringen könnte. Bei uns Menschen ist Vernunft doch nur das, was dem Einzelnen nützt. Schauen Sie sich die Lemminge an. Die sind vernünftig. Moment mal. Ich verstehe nicht. Was ist es? Suizid. Was die Menschen wie die Lemminge zum Selbstmord treiben? Nein. Wir müssten weite Teile der Bevölkerung dazu bringen, den Freitod zu suchen. Aber das ist doch das Gleiche. Vordergründig mag das so aussehen. Aber wenn man den Menschen die Angst vor dem Tod nimmt, ich meine, es darf nicht nur ein Recht auf Leben geben, der Mensch muss auch das Recht haben, sterben zu dürfen, wann und wie es ihm gefällt. Speziell dann, wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist. Aber wer will das schon entscheiden, ob ein Leben nicht mehr lebenswert ist? Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Allerdings, ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen ein bisschen Entscheidungshilfe brauchen. Speziell die etwas schlichteren Gemüter. Da werden Sie aber viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, Herr Breiner. Wenn ich mir so ansehe, wie sich gerade sehr einfache Menschen an ihr bisschen Leben klammern, selbst wenn es noch so erbärmlich ist. Katja, was hält den Menschen von Suizid ab? Es muss doch einen Grund dafür geben. Ja, das sogenannte Häfling-Phänomen. Darunter versteht man die Angst des Menschen vor dem Tod als Naturprogramm. Wenn man so will, dann ist das eine Sicherung, die uns davon abhält, den Tod als vorzeitigen Ausweg aus dieser Welt zu benutzen. Interessant. Demnach wäre das humanistische Prinzip Lebenserhalt, auf das wir uns so viel zugute halten, nur ein Produkt unserer Todesangst. Also, ich weiß nicht. Das ist auch nicht nötig. Katja, wie ließe sich das Hayflake-Phänomen, sagen wir mal, überlisten? Psychologisch, indem man den Menschen die Hoffnung nimmt. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Fälle von Massensuizid gegeben. Meistens waren sie religiös motiviert. Religiös motiviert. Wenn man die Menschen, speziell die unteren Schichten, davon überzeugen könnte, dass es für sie vorteilhafter wäre, das Zeitliche zu segnen, als im Diesseits auf ein Wunder zu warten, das es nicht geben kann und nicht geben wird. Dann müssen sie denen aber auch ein besseres Leben im Jenseits verheißen, sonst sind die ja nicht wegzukriegen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Matthäus 5, Vers 3. Na bitte, das ist doch schon mal was. Sparen Sie sich Ihren Sarkasmus, Herr van Holm. Jetzt sind nämlich Sie gefordert. Ihre Aufgabe wird es sein, ein erfolgversprechendes Konzept zu entwickeln, wie man die breite Masse zum Selbstmord veranlassen kann, und zwar schnell. Denn die Zeit drängt. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Im Gegenteil, die Sache ist mir verdammt ernst. Und ich dachte, ich hätte das klar genug zum Ausdruck gebracht. Ihre Chaosforschung ist jahrelang von mir gefordert worden. Und jetzt tun Sie gefälligst was dafür. Um es noch einmal ganz deutlich zu machen. Es geht darum, ein kleines Chaos zu inszenieren, um die große Katastrophe abzuwenden. Das heißt, wir müssen einen Großteil der Menschheit, die ohnehin nichts zu verlieren hat, zum selektiven Selbstmord veranlassen, damit die Menschheit insgesamt eine reelle Überlebenschance hat. Das ist zynisch. So zynisch wie das Leben selbst. Herr Breiner, ich meine, ich hätte anfangs schon darauf hingewiesen. Die Chaosforschung ist eine beschreibende Wissenschaft. Sie soll uns Erkenntnisse vermitteln. Aber sie kann nicht zur Anwendung kommen. Ach was, Erkenntnisse, die sich nicht irgendwie praktisch umsetzen lassen, die taugen nichts. Ich fürchte, Sie sehen das falsch. Die angewandten Wissenschaften haben in der Vergangenheit genug Schaden angerichtet, weil man die Folgen nicht in ihrer ganzen Konsequenz durchdacht hat. Ich möchte nicht den gleichen Fehler begehen. Was Sie da vorhaben, Herr Breiner, das ist Wahnsinn. Was ist das? Sie treten eine Lawine los, die unkontrollierbar ist. Nein, nein, Sie nennen das mache ich nicht mit, Herr Breiner. So, Sie weigern sich, Sie sind also nicht Herr Breiner, bereit. Bitte, Michael. Sie sind nicht bereit, der Menschheit, bitte, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Nein, nicht auf diese Art. Mein Verdienst an der Menschheit liegt darin, dass ich kleine Kinder in die Welt gesetzt habe und relativ bescheiden lebe. Das ist mehr, als die meisten Menschen zu leisten bereit sind. Ja, so. Und das werden Sie bereuen, Sie. Michael. Das bereuen Sie, ich schwöre es Ihnen. Michael, geht es dir nicht gut? Michael, was ist? Deine Lippen sind ganz blau. Das Herz, schnell! Schnell, er muss auf die Intensivstation. 14. März 2053, die 12 Uhr Nachrichten. Mit dem Gongschlag ist die Weltbevölkerung auf mindestens 10,031 Milliarden Menschen angewachsen und ein Ende ist nicht abzusehen. Was ist das wieder für eine Schlamperei? Warum läuft im ganzen Haus kein Wasser? In Osteuropa fürchten die Landwirte um ihre Aussaat. Künstliche Bewässerung ist nur in Einzelfällen möglich, da auch die Wasserreservoirs zur Neige gehen. Da hast du die Antwort. Wenn es nicht bald regnet, so Euro-Agrarminister Sven Borgensen, steht zu befürchten, dass es im Herbst kaum etwas zu ernten geben wird. Nachdem auch die Ernteerträge in den USA, Afrika und Australien von Jahr zu Jahr geringer ausfallen, bahnt sich damit eine weltweite Hungerkatastrophe an. Schalt ab, ich kann das nicht mehr hören. Warte doch. Führen die ausbleibenden Regenfälle auf die globalen Klimaveränderungen zurück. Aus Brasilien werden eine Reihe von rätselhaften Selbstmorden gemeldet. Die Behörden vermuten, dass es sich um Mitglieder einer Geheimsekte handelt. Die Motive liegen noch weitgehend im Unklaren. Gerüchten zufolge soll es sich um eine Weltentsagungsbewegung. Hast du das gehört? Das mit den Selbstmorden? Ist das wirklich wahr? Nein, die Meldung ist lanciert. Wir versprechen uns davon aber einen gewissen Nachahmungseffekt. Warum ausgerechnet Brasilien? Warum könnte sowas nicht in Europa passieren? Brasilien ist glaubwürdiger. Da tummeln sich alle möglichen Sekten. Außerdem lässt sich die Meldung bei den dortigen Verhältnissen nicht nachprüfen. Hier würde man uns sehr schnell auf die Schliche kommen. Nun? Was sagt die hohe Kunst der Medizin? Du kannst nach Hause. Aber? Du musst dich schonen. Und sonst? Nicht. Komm, Katja, ich sehe dir's an. Du verschweigst mir etwas. Bitte. Ich möchte, dass du ganz offen mit mir sprichst. Wie schlimm war mein Herzinfarkt? Kann er sich wiederholen, oder? Du leidest an einer Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz. Und? Unheilbar? Ja. Es handelt sich bei dir um eine koronare Herzerkrankung an der linken Herzkammer. Das kann im ungünstigsten Fall zu einem Blutstau mit Lungenödem führen. Und das würde bedeuten? Dass du ein neues Herz brauchst, bevor wir den geplanten lebensverlängernden Prozess bei dir einleiten können. Seid ihr denn schon so weit? Wir haben gute Fortschritte mit Provita gemacht. Es ist uns gelungen, ein menschliches Gen zu manipulieren. Dieses Gen produziert jetzt Enzyme, welche wiederum freie Radikale zerstören. Was? Freie Radikale? Was ist das? Freie Radikale können die Erbsubstanz DNA attackieren und normale Zellprozesse unterbrechen. Vorsichtig geschätzt wäre es uns damit möglich, das Alter des Menschen auf etwa 130 Jahre zu verlängern. 130 Jahre? Oh, das klingt fantastisch. Das ist reif für den Nobelpreis. Ja, und was wird jetzt aus mir? Voraussetzung ist ein gut funktionierender Organismus. Na gut, ich bin mit einer Herztransplantation einverstanden. Das ist doch keine großartige Sache. Wo liegt das Problem? Ja, die Operation ist auch nicht das Problem. Weißt du, es wird nicht ganz einfach sein, für dich ein passendes Herz zu finden. Was soll daran so schwer sein? Wenn du damit einverstanden bist, werde ich die Typisierungsmerkmale deines Herzens bei Eurotransplant in Brüssel speichern lassen. Und sobald sich ein Spenderherz findet... Es wird nicht mehr lange dauern und du wirst dich vor Spenderherzen nicht mehr retten können. Aber trotzdem, gib Eurotransplant meine Daten, ja? Das ist sehr wichtig. Ich habe noch große Aufgaben vor mir. Katja, ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Komm her. Ich werde demnächst Großvater. Oh, das ist schön. Ich gratuliere dir. Danke, danke. Weißt du, ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um die Welt in Ordnung zu bringen. Christine und ihr Kind sollen eine halbwegs gesicherte Zukunft haben. Dafür fühle ich mich verantwortlich. Ist das der Grund für die geplante Suizidkampagne? Nein, nicht der Grund, aber der Auslöser. Ich trage mich schon lange mit dem Gedanken, in irgendeiner Weise wieder aktiv zu werden. So wie bisher kann es doch mit der Überbevölkerung nicht weitergehen. Nein, aber trotzdem... Katja, bitte, du kannst es auch von der medizinischen Seite sehen. Die Menschheit breitet sich aus wie ein Krebsgeschwür, das alles und sich selbst vernichtet. Gerade du als Ärztin weißt, dass man ein Krebsgeschwür bekämpfen muss, bevor es zu spät ist. Ja, schon. Was wir vorhaben, ist gewissermaßen ein chirurgischer Eingriff. Die Entfernung von Wucherungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Plan gut und richtig ist. Es ist eine sehr humane Methode, Katja. Humaner als Krieg beispielsweise. Vielleicht hast du ja recht. Die Durchführung wird mich allerdings viel Kraft kosten. Und Zeit. Ich brauche Zeit zu leben, Katja. Je länger ich lebe, desto mehr kann ich für meine Familie tun. Und natürlich für die Menschheit. Ja? Das verstehst du doch. Du verstehst, was ich meine. Hallo, Schwiegerpapa. Hallo, Olaf. Ich habe hier noch gar nicht erwartet. Bist du schon wieder auf dem Damm? Ja, ja. Ich habe mich nicht länger in der Klinik gehalten. Wie sieht es aus, Olaf? Gibt es schon Erfolgsmeldungen? Dazu ist es noch ein bisschen früh. Die Nachricht von der mysteriösen Selbstmordwelle in Brasilien und angeblich Nachahmern in Europa geht inzwischen aber schon um die ganze Welt. Die Medien sind voll davon. Sehr gut. Jetzt müssen wir die entsprechenden Kommentare dazu liefern. Ach du... Falls du Skrupel hast. So, warum sollte ich? Nun, Olaf, ich will dich nicht zu etwas drängen, was du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst. Das würde der Sache nur schaden. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir alle in Gottes Hand sind und dass daher alles, was wir tun, Gottes Wille ist. Aha. Ja, recht so, Schwiegersohn. So kann man es natürlich auch sehen. Dann lass uns mal Gottes Wille in die Tat umsetzen und gleich an die Arbeit gehen. Was hast du mir damit gebracht? Schlagzeilen. Ja. Ist Selbstmord der einzige Ausweg aus dem irdischen Jammertal? Fragezeichen. Oder wie findest du das hier? Selbstmord, der direkte Weg ins Paradies? Ausrufungszeichen. Selbstmord. Das Wort gefällt mir übrigens gar nicht. Und was hast du gegen den Ausdruck Selbstmord einzuwenden? Selbstmord, das klingt so gewalttätig. Lass uns eine sanftere Umschreibung finden. Suizid? Nein, Suizid, das hört sich wertfremd und akademisch an. Damit können die Leute nichts anfangen. Jedenfalls nicht unsere Zielgruppe, die einfachen Leute. Selbst Tötung ist besser. Oder wie wäre es mit Selbstbefreiung? Aha. Im Prinzip nicht schlecht. Es bringt die Sache bloß nicht auf den Punkt. Man könnte darunter auch etwas wie Selbstverwirklichung verstehen. Und so weit wollen wir es doch gar nicht erst kommen lassen. Freitod. Freitod. Bingo. 21. April 2053, die 12 Uhr Nachrichten. Mit dem Gongschlag ist die Weltbevölkerung auf 10 Milliarden und 46 Millionen Menschen angewachsen. Das sind 46 Millionen Menschen mehr als zu Beginn des Jahres. Wegen der immer drückender werdenden Probleme der Überbevölkerung hat die UNO-Konferenz in New York heute mehrstimmig beschlossen, die führenden Politiker der Welt im Oktober zu internationalen Gipfelgesprächen in Caracas einzuladen. Ein Sprecher des Vatikans hat schon verlauten lassen, dass der Heilige Vater keinen Delegierten zu dieser Konferenz schicken wird, solange die UNO in ihrem Maßnahmenkatalog gegen das Bevölkerungswachstum Empfängnisverhütung vor Enthaltsamkeit propagiert. Hier. Warum schaltest du aus? Ich dachte, es belastet dich. Nein, ich will das hören. Bitte? Die Welle breitet sich aus. Psychologen sprechen von einer unerklärlichen Todessehnsucht der Menschen. Vielerorts werden bereits Grabstellen auf den Friedhöfen knapp. Stimmt das? Ja. Die geistigen Unsere Kampagne beginnt zu greifen. Religionsgemeinschaften Endlich mal eine gute Nacht. Haben sich bisher auffallend zurückgehalten und noch keine Stellungnahme zu den ansteigenden Suizidfällen abgegeben. Nur inoffiziell ist zu hören, dass die Kirchen den Freitod zwar grundsätzlich nicht gutheißen können, dass man den gepeinigten Menschen aber ein kirchliches Begräbnis nicht verwehren wird, wenn sie im Affekt gehandelt haben. Wir unterbrechen für die Werbung. Der sanfte Tod. Die Selbstbefreiung von der irdischen Qual. Eine Anleitung zur Selbsttötung mit vielen Tipps zum glücklichen Gelingen. Und das Leben danach. Was erwartet uns im Jenseits? Zwei Bücher zum Preis von einem. Jetzt im Breiner Verlag. Sensationell billig. Für nur 27 Ecus. Mach aus. Zufrieden? Zumindest für den Anfang. Christine, wie geht es dir? Gut, warum fragst du? Was sagt der Arzt? Ist mit der Schwangerschaft alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Christine, wann wollen wir endlich heiraten? Hast du es so eilig, unter die Haube zu kommen? Man könnte meinen, du wärst schwanger. Fassen Sie sich bitte kurz, Herr von Holm. Ich habe nicht viel Zeit. Oh, das erstaunt mich aber sehr. Wie ich erfahren habe, sind Sie doch gerade dabei, Ihre Lebenserwartung um einige Jahrzehnte zu verlängern. Frau Raskow, was machen Sie denn mit der ganzen Zeit? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Pro vita, verehrteste Kollegin. Sie sehen, ich bin im Bilde. Sagen Sie, finden Sie Ihre Forschung nicht ein bisschen abartig? Angesichts der Überbevölkerung, unter der die Menschheit leidet? Sie wissen gar nichts. Sonst würden Sie nicht so eine dämliche Frage stellen. Ach, ich verstehe. Die Verlängerung der Lebenszeit soll nicht den Menschen im Allgemeinen zugutekommen, sondern nur privilegierten Persönlichkeiten. Oder solchen, die das nötige Kleingeld haben. Quatsch! Im Übrigen sind wir noch lange nicht so weit. Aber Sie haben bei sich selber schon mal mit lebensverlängernden Maßnahmen angefangen, nicht wahr? Und was ist, wenn es mit der Genmanipulation funktioniert? Herr van Holm, können oder wollen Sie denn nicht begreifen, was uns Provita à la longue für eine Chance bietet? Nein. Überlegen Sie doch mal, welch ein Gewinn es für die Menschheit wäre, wenn wir das Leben von Genies und Geistesgrößen verlängern könnten. Und das von machtbesessenen Potentaten. Dazu wird es nie kommen. Wie kann man als Wissenschaftler nur so naiv sein? Frau Raskow, merken Sie denn gar nicht, worauf das alles hinausläuft? Dem einfachen Volk wird eingeredet, sich selber den Garaus zu machen, damit ein paar Privilegierte und ihre Lakaien umso länger leben können. Haben Sie etwa auch an diesen unsäglichen Selbstmordanweisungen mitgeschrieben, die jetzt im Breiner Verlag erschienen sind? Kein Kommentar. Ist auch nicht nötig bei Ihren engen Beziehungen zum Verleger. Hast du das gelesen, Katja, was die Konkurrenz da schreibt? Die Ästhetisierung des Suizids durch Befreiung des reifen Bewusstseins von der gewöhnlichen Materie. Oder der Freitod ermöglicht es dem fortgeschrittenen Geist hinüberzuwechseln in spirituelle Welten. Oder hier ein Feigling, der länger lebt, als er leben muss. Was soll denn der Quatsch? Das ist doch intellektuelles Geschwafel. Das versteht doch keiner. Das geht total in die verkehrte Richtung. Ich möchte bloß wissen, wer sich das ausgedacht hat. Bitte reg dich nicht auf, Michael. Sowas nimmt doch niemand ernst. So, ich soll mich nicht aufregen, wenn die Pseudo-Intellektuellen plötzlich auf die Idee kommen, den Freitod zu akademisieren? Das hat mir nämlich gerade noch gefehlt, dass ausgerechnet die ihren Senf dazugeben müssen. Ich meine es nur gut mit dir, Michael. Denk an dein Herz. Ach, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Wann kriege ich denn nur endlich ein neues? Du stehst auf der Warteliste bei Eurotransplant in Brüssel. Und wenn... Warteliste? Ich höre wohl nicht richtig. Es wird doch wohl noch andere Möglichkeiten geben. Kaum. Bitte erzähl mir nichts, Katja. Alles hat seinen Preis. Was kostet so ein Herz? Ich zahle das Zehnfache. Geduld, Michael, du kriegst dein Herz. Ach, Geduld, immer Geduld, Geduld. Ich gedulde mich doch zu Tode. Das werde ich zu verhindern wissen. Übrigens, dieser Zeitungsartikel, über den du dich gerade so aufgeregt hast. Ja? Der Stil kommt mir bekannt vor. Ich habe da einen Verdacht. 11. Juni 2053, die 12 Uhr Nachrichten. Die Selbstmordwelle greift weiter um sich und erfasst jetzt in zunehmendem Maße Akademiker und Künstler. An vielen Schulen ist es bereits zu Unterrichtsausfällen gekommen. Manche Wirtschaftsbetriebe klagen über den Verlust qualifizierter Fachkräfte. Als Ursache für die Selbsttötungen wird die Perspektivlosigkeit des irdischen Daseins angesehen und die Erwartung auf ein Weiterleben nach dem Tode in imaginären Geisteswelten. Euro-Präsident Mike Gordon ist über diese Entwicklung sehr besorgt. Er warnt vor falschen Philosophen und intellektueller Selbstgerechtigkeit. Ähnlich äußerten sich Sprecher der Kirchen. Es sei den Menschen nicht gestattet, sich seiner irdischen Verantwortung zu entziehen. Wir unterbrechen für die Werbung. Softabu. Die Sterbepille für das Leben danach. Sanft gleiten sie hinüber in eine bessere Welt. Softabu. Ein Produkt der Lemo AG. Klinisch getestet. Das Stück für 199 Ekel. Schalt ab, Olaf. Ich kann es nicht mehr hören. Da entwickelt sich anscheinend eine richtige Sterbeindustrie. Das ist die Marktlücke mit enormen Zuwachsraten. Die Bestattungsinstitute melden Hochkonjunktur. Sterbekliniken sprießen wie Pilze aus der Erde. Kapiert ihr denn nicht? Es sind die Falschen, die sich da umbringen. Dabei hat alles so gut angefangen. Aber die Klugscheißer der Nationen können es ja nicht lassen, jedes Thema so kaputt zu reden, bis kein Schwein mehr begreift, worum es im Wesentlichen geht. Eigentlich hatte ich von unseren Intelligenzlern mehr Grips erwartet. War jetzt alles umsonst? Ach. Aber ich gebe es nicht auf. Es wird schwierig werden. Wir müssen gegensteuern. Patrick van Holm. Er kann uns helfen. Ausgerechnet. Ihm haben wir doch das ganze Desaster hier zu verdanken. Das glaube ich nicht. Sei nicht naiv, Christine. Er war von Anfang an gegen die Kampagne. Und als er merkte, dass wir wieder erwarten Erfolg haben, hat er unsere Kampagne mit seiner akademischen Geschwätzigkeit in eine andere Richtung gelenkt. Er weiß ja, wie man das Chaos beeinflusst und verändern kann. Oh mein Gott. Ja, ich habe noch einen Termin bei Katja Raskow. Bis später. Ja, später. Tschüss. Christine, meinst du nicht auch, dass es für uns langsam Zeit wird zu heiraten? Im Interesse des Kindes. Olaf, was ist das hier für eine bodenlose Schweinerei? Ich verstehe nicht. Na hier. Sieh dir das Feuilleton in den Euronachrichten an. Apokalyptische Lyrik. Die Evolution verheizt ihre Kinder. Unsere Toten sind die Schuppen auf dem feinen Jäckchen der Evolution. Oder diesen Quatsch hier. Der Himmel wurde liquidiert mangels Masse. Man spricht von betrügerischem Bankrott. Die Hölle ist wegen Überfüllung geschlossen und findet auf der Erde statt. Kannst du mir sagen, was das soll? Das ist ja unglaublich. Das ist genau der intellektuelle Dünnschiss, an dem sich der Bildungsbürger hochzieht, um sich dann wohlig schaudernd ins Jenseits zu befördern. Ach, und sowas muss ausgerechnet in unserem Stammblatt erscheinen. Viersprachig. Das ist zum Kotzen. Entschuldigung, das Herz. Ich rufe Dr. Raskow. Nein, nein, das geht schon wieder. Du solltest dich nicht so aufregen, Michael. Olaf? Ja? Ich gewinne allmählich den Eindruck, dass dich die ganze Fehlentwicklung unserer Selbsttötungskampagne ziemlich kalt lässt. Mhm. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass du so etwas wie klammheimliche Freude am Weltuntergang empfindest. Kannst du mir das erklären? Ach, da bist du ja endlich, Michael. Die Raskow hat angerufen. Sie haben das passende Herz für dich. Du sollst dich bereithalten. In ein paar Stunden holt dich ein Wagen ab. Meint er das also ernst? Puh. Ich muss mich erst mal setzen. Freust du dich denn gar nicht? Doch, ja. Ja, natürlich. Ist was, Michael? Sag mal, Christine, liebst du Olaf eigentlich? Ach, komische Frage. Wir wollen doch heiraten. Und warum habt ihr das nicht längst getan? Zweifel? Das ist doch jetzt kein Thema. Du kriegst erst mal ein neues Herz und dann sehen wir weiter. Wer weiß. Wer weiß. Papa, du wirst doch nicht etwa resignieren. Wir brauchen dich. Ihr. Ihr habt Olaf. Papa, ohne dich steht es so schlimm. Ziemlich. Es läuft alles schief. Und Olaf ist keine große Hilfe. Eher das Gegenteil. Weißt du, ob Patrick schon aus den USA zurück ist? Patrick? Patrick van Hoel. Ja, ist er. Er muss uns helfen. Zu spät. Zu spät? Wie meinst du das? Er hat vor 3 Tagen seinen Lehrstuhl verloren. Aber wie ist denn das möglich? Möglich ist alles. Ich habe dafür gesorgt, dass man ihm die Entlassungsurkunde überreicht. Das hättest du nicht tun dürfen. Er hatte seine Chance. Ach, Papa, du hast ja keine Ahnung. Patrick van Hoel ist der... Lass, ich geh ran. Ja, bitte? Katja Raskow. Es ist für dich. Die Raskow. Ja. Ja, Katja, was gibt's? Michael, ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll. Na, red schon, Katja. Also, was ist passiert? Professor Brunel ist tot. Professor Brunel? Der Herzchirurg. Er sollte bei dir die Herztransplantation durchführen. Michael, bist du noch dran? Ja. Es tut mir so leid. Wie ist das passiert? Er hat sich das Leben genommen. Es ist mir unbegreiflich. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Es gibt doch noch andere Chirurgen. Aber nicht von dem Format. Er war eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Jeder Mensch ist zu ersetzen. Leider nicht in so kurzer Zeit. Und in dieser Situation... Das heißt? Warten. Meine Damen und Herren, leider müssen wir die Sendung wegen einer traurigen Nachricht unterbrechen. Wie soeben aus dem Sekretariat des Europräsidenten mitgeteilt wurde, ist Mike Gordon plötzlich und unerwartet gestorben. Die Hintergründe seines Todes sind noch ungeklärt. Wir werden Sie informieren, sobald wir Näheres erfahren. Freitod. Mike Gordon? Ja. Aber der hat doch erst vor kurzem die Selbstmordwelle als Massenhysterie abqualifiziert. Na und? Hast du schon mal einen Politiker erlebt, der das sagt, was er denkt? Entsetzlich, wie soll das bloß mal enden? Da fällt mir ein, wolltest du nicht Patrick van Hoel sprechen? Ja, ich habe schon ein paar Mal bei ihm angerufen, aber er war nie da. Er liegt im Krankenhaus. Warum? Was hat er? Missglückter Selbstmordversuch. Er konnte es wohl nicht verkraften, dass man ihn gefeuert hat. Anstatt die Pille zu nehmen, fährt er mit dem Wagen Fullspeed gegen einen Baum. Oh mein Gott. Naja, irgendwie passt das zu ihm. Er hat es sich nie leicht gemacht. Das hat bloß nicht richtig funktioniert. Jetzt liegt er in der Uniklinik auf der Intensivstation. Du kannst ihn ja mal besuchen. Oh mein Gott, was sind das alles für Apparate? Nicht aufregen. Er ist querschnittsgelähmt. Wir mussten ihn an die Herz-Lungen-Maschine anschließen. Wird er jemals wieder gesund werden? Die Aussichten sind gering. Warum lässt man ihn nicht in Frieden sterben? Ärzte sind keine Sterbehelfer. Kann er sprechen? Nein. Aber verstehen? Ja. Kann ich für einen Augenblick mit ihm alleine bleiben? Nur wenn Sie ihn nicht überanstrengen. Ich verspreche es. Patrick. Oh mein Gott, ich bin ganz durcheinander. Patrick, kannst du mich hören? Ich weiß gar nicht, wie ich so mit dir reden soll. Es tut mir so leid. Alles ist mit uns beiden schiefgegangen. Alles. Mein verdammter Stolz. Ich habe immer gehofft, dass du... Vielleicht habe ich dich zu sehr verletzt. Es ist nicht wahr, dass ich mit dir nur ins Bett gegangen bin, um durchs Examen zu kommen. Auch wenn du das glaubst. Am Anfang. Aber dann war es mehr für mich. Patrick, viel mehr. Du musst mir das glauben. Bitte. Die Verlobung mit Olaf. Ich habe das nur erfunden, um dich zu provozieren. Ich wollte dich aus der Reserve locken, verstehst du? Aber du hast so cool reagiert. Ich war so verzweifelt. Und auch wütend, Patrick. Warum hast du das getan? Es ist dein Kind, Patrick. Es ist von dir. Warum lässt du uns im Stich? Du Schuft, ich liebe dich doch. Patrick. Neuigkeiten? Ein Fax von UNAPRESS. Lies vor. UNAPRESS meldet sensationelle Forschungsergebnisse an der Einstein-Universität. Einem Ärzteteam unter Leitung von Frau Dr. Katja Raskow soll es gelungen sein, einen uralten Menschheitstraum in Erfüllung gehen zu lassen und den Alterungsprozess beim Menschen zu verzögern. Wie aus gut unterrichteten Quellen bekannt wurde, ist das aufwendige Forschungsprogramm unter dem sinnigen Decknamen ProVita ausgerechnet von Michael Breiner gesponsert worden. Geh weiter. Dem Mann, der sich in seinem Medienimperium vehement für das Recht auf Freitod stark gemacht hat, nimmt Breiner für sich selber etwa das Recht auf ewiges Leben in Anspruch. Stimmt das? Ich meine, diese ProVita-Geschichte? Ja. Faszinierend. Aber woher hat UNAPRESS die Information? Das möchte ich auch wissen. Wehe, wenn ich den erwische. Der ProVita-Skandal an der Einstein-Universität hat zu spontanen Protestaktionen in weiten Teilen der Bevölkerung geführt. In vielen Städten ist es zu Großdemonstrationen mit erheblichen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei sieht sich einer Welle von Gewalt gegenüber. Raskow. Dr. Raskow, mein Vater stirbt. Sie müssen ihm helfen, schnell. Michael! Oh nein, ich auch das noch. Ich kann nichts tun. Sie müssen. Sie können ihn jetzt nicht einfach sterben lassen. Christine, es tut mir so unsagbar leid. Bitte glauben Sie mir, bitte. Ich kann wirklich nichts tun. Es gibt keine Krankentransporte mehr. Die Kliniken sind überbelegt und nehmen niemanden mehr auf. Es fehlt an Ärzten und Pflegepersonal und ich bin suspendiert. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Abendschau. Zuerst die Schlagzeilen. Notstand ausgerufen. Europa versinkt im Chaos. Die öffentliche Ordnung bricht zusammen. Die Selbstmordwelle in der intellektuellen Szene hält an. Weltbevölkerung erstmals in der Geschichte der Menschheit nicht mehr angestiegen. Weitere Informationen nach der Werbung. Sichern Sie die Zukunft Ihres Kindes. Lebuna, die individuelle Lebensversicherung. Auf Wunsch mit Freitodklausel. Lebuna sorgt für Sie über den Tod hinaus. Entsetzlich. Wie soll das bloß mal enden? Glaub mir, Christine, aus dem Chaos wird eine neue Ordnung entstehen. Eine göttliche Ordnung. Wenn ich erst mal die Führung des Konzerns übernommen habe... Olaf, mein Vater ist tot. Hast du überhaupt kein Mitgefühl? Deinem Vater ist es nicht geglückt, die neue Ordnung zu schaffen. Aber mir wird es gelingen. Michael war hoffärtig und verblendet. Wie redest du über meinen Vater? Er hat sich über die Akademiker mokiert und war doch nur einer von ihnen. Keiner hat verstanden, dass gerade die pervertierte menschliche Intelligenz einer neuen Ordnung entgegensteht. Sobald sich die klugen Köpfe alle umgebracht haben, werden wir damit beginnen, das einfache Volk in göttlicher Demut zu erziehen. Und dann wird endlich eine neue Zeit anbrechen. Olaf, dann war es gar nicht Patrick, der mit der akademischen Verherrlichung des Freitods angefangen hat? Ach was, das war meine Idee. Ihr habt mich alle unterschätzt, nicht wahr? Ihr habt mich für einen religiösen Spinner gehalten. Jetzt ist mir alles klar. Du hast auch die Information über Provita bei Unapress lanciert, stimmt's? Du wolltest Michaels Tod. Du wusstest genau, dass er einen neuen Herzanfall bekommen würde. Versteh doch, Christine, es musste sein. Du hast meinen Vater auf dem Gewissen. Im Interesse einer großen Sache. Olaf, du gottverdammter Idiot. Begreifst du denn gar nicht, was du angerichtet hast? Warum regst du dich auf? Es läuft alles nach Plan. Vertrau mir, Christine, du und ich. Verschwinde! Christine! Hau ab! Das kann nicht dein Ernst sein. Los, geh mir aus den Augen. Christine, so kannst du nicht mit mir umspringen. Du brauchst mich. Wir haben ein Kind zusammen. Es ist nicht von dir. Du hast mir nie etwas bedeutet. Dann hast du mich nur benutzt. Wer ist der Vater? Das wirst du nie erfahren. Ich will es wissen. Komm mir nicht zu nahe oder ich rufe das Personal. Du hast kein Personal mehr und auch keinen Medienkonzern. Der Mob von der Straße hat das Sagen. Das Chaos regiert. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks brachten wir Chaos Mensch von Chris Brohm. Die Rollen und ihre Sprecher waren Michael Breiner, Karl-Michael Vogler, Katja Raskow, Barbara Klein, Christine Breiner, Eleanor Holder, Olaf Krenz, Peter Rühring und Patrick van Holm, Walter Renneisen. Außerdem wirkten mit Marion Bordert und Markus Hoffmann. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.